Es gibt da etwas, was das Leben furchtbar schwierig macht. Und jeder, den ich kenne, hat sich so ein Ding angeschafft. Es ist die reinste Seuche, die jeden infiziert. Und warum das wohl so ist, hab ich bis heute nicht kapiert. Es ist das Fernsehen, das uns dumm hält, mit seiner schönen Scheinwelt, mit all den bunten Bildern, die uns das Leben schildern sollen. Mann, ich halt die ganze Scheiße eigentlich schon lange nicht mehr aus. Ich schalt die blöde Kiste in Zukunft einfach aus. Frühstücksfernsehen, Richtersendung, Promis, Tratsch und Klatsch. Die unterste Sozialschicht wird im Talkshows lächerlich gemacht. Der Subschrott aus Amerika läuft auch die ganze Zeit. Zu all der Scheiße bin ich schon seit lang nicht mehr bereit. Es ist das Fernsehen, das uns dumm hält, mit seiner schönen Scheinwelt, mit all den bunten Bildern, die uns das Leben schildern soll. Mann, ich halt das ganze Elend ja schon so lange nicht mehr aus. Ich lass die blöde Kiste auch in Zukunft einfach raus. Auch für Propaganda wird das Fernsehen gern genutzt. Da wird doch allzu gerne so manch guter Ruf beschmutzt. Vom wahren Elend sieht man nichts, denn das wurde zensiert. Man sieht nur, was man sehen soll, das hat der Dümmste wohl kapiert. Es ist das Fernsehen, das uns dumm hält, mit seiner schönen Scheinwelt, mit all den bunten Bildern, die uns das Leben schildern soll. Mann, ich halt die ganze Scheiße ja schon so lange nicht mehr aus. Ich schalt die blöde Kiste in Zukunft einfach aus.